Als Bob 2 Stunden später in die Zentrale zurückkehrte, waren Justus, Peter und Barbara damit beschäftigt, die Ausdrucke der Dokumente und Briefe akribisch in Augenschein zu nehmen. Der dritte Detektiv ließ sich in den Sessel plumpsen und grinste zuversichtlich. Bob, und? Ich habe interessante Neuigkeiten, Freunde. Ja? Mhm. Davon kann bei uns momentan nicht die Rede sein. Es stagniert sozusagen. Na nun, rück schon raus, Bob. Das mach ich ja gleich. Aber zuvor will ich wissen, wie dein Vater deine Erklärung aufgenommen hat, Barbara. Mhm. Oh, wenig begeistert. Oder anders gesagt, er hat getobt. Aha. Findest du? Mhm. Ich fand ihn erstaunlich ruhig. Ich durfte über Lautsprecher mithören. Hm. Nee, für seine Verhältnisse ist er völlig ausgeflippt. Ach. Er fand nicht unbedingt gut, was ich getan habe. Aber er konnte es nach meiner Erklärung zumindest verstehen. Ach ja? Zuerst wollte er mir für die nächsten 50 Jahre Stubenarrest geben. Hm. Aber dann konnte ich ihn überzeugen, dass ich euch helfen muss, die Unterlagen wieder zu beschaffen. Und dass ihr schon auf mich aufpassen werdet.